Seelenficker. Seelenficker. Seelenficker. Ich hab mir immer gedacht, wenn ich Drogen nehme, dann können sie ruhig meinen Körper ficken, ficken, ficken, ficken, ficken, ficken. Aufhören zu wirken, merke ich, dass die Leute auch meine Seele ficken. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Jedes Mal, wenn ich die Drogen nehme, alles super schlecht und gleichzeitig aber auch übelst gut. Mir geht's auf Drogen besser als sonst. Mir geht's auf Drogen besser als sonst. Mir geht's auf Drogen besser als sonst. Mir geht's auf Drogen besser als sonst. Ich hab mir immer gedacht, wenn ich Drogen nehme, dann können sie ruhig meinen Körper ficken. Dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Doch in den Momenten, wenn die Drogen aufhören zu wirken, merke ich, dass die Leute auch meine Seele ficken. Jedes Mal, wenn ich die Drogen nehme, alles super schlecht und gleichzeitig aber auch übelst gut. Wie geht's auf Drogen besser als sonst?